Meilen und Punkte. Treueprogramme, Kreditkarten, Airlines. Problembeschreibung. Viele kennen sicher Miles & More, das größte Meilensammelprogramm europäischer Fluggesellschaften. Payback, Kreditkartenpunkte und andere Treueprogramme sind ähnlich gestrickt. Diese Programme oder Sammelpunkte funktionieren fast wie eine Währung, nur dass sie intern von einer Firma oder einem Firmenzusammenschluss ausgegeben und verwendet werden. Die Programme werden entwickelt, um die Kundentreue gegenüber dem eigenen Unternehmen zu erhöhen. Deshalb verwendet auch jede Firma ihr eigenes Programm. Einige der Punkte von Kryptowährungen treffen auch hier zu. Doch es gibt noch weitere Herausforderungen. Im Zuge eines Consulting-Auftrags bei einer der größten Banken in Europa kam das Thema Treueprogramm ins Gespräch. Auf meine Frage hin, was die Bank denn bräuchte, antwortete man mir, der größte Wunsch der meisten Menschen, die an dem Treueprogramm teilnehmen, bestehe darin, mehr Akzeptanzstellen für die gesammelten Punkte zu haben und nicht tausende unterschiedliche Programme zu benötigen. Ein Treueprogramm sei aber nicht dafür gedacht, die gesamte Macht abzugeben und auch nicht dazu, alles komplett transparent zu machen. Außerdem hätten die Verantwortlichen nicht die Zeit, sich um Akzeptanzstellen auf der ganzen Welt zu kümmern. Wie also diese Probleme lösen? Hier ist die Lösungserklärung. Meilen und Punkte werden normal in einer zentralen Datenbank gespeichert, können unlimitiert inflationiert, also kreiert werden. Für Außenstehende sind solche Systeme komplett intransparent. Sie sind gleichzeitig komplett von anderen Programmen abgeschottet, was zu den zuvor beschriebenen Problemen führt. Um einem Unternehmen weiterhin die Kontrolle über das Programm zu geben, jedoch dem Kunden mehr Transparenz und Interaktion mit anderen Programmen zu ermöglichen, könnte man nun einen Mix kreieren. Einerseits eine zentrale Datenbank, in der die Punkte der Kunden kreiert werden und welche von außen nicht einsehbar ist. Und andererseits eine Wechselmöglichkeit, bei der Punkte von der Datenbank in eine öffentliche Blockchain gewechselt werden können. Dieser sogenannte PEG kann in beide Richtungen funktionieren oder auch nur in eine. Es kann auch eine Wechselrate erfolgen. Dies ist essentiell, da auf einer Blockchain plötzlich ganz andere Möglichkeiten für Kunden entstehen als in einer zentralen Datenbank. Punkte sind nun mit anderen Coins austauschbar und praktisch ubiquitär verwendbar, obwohl die Firma immer noch die Kontrolle über das System innehat. Ein Treueprogramm auf die Blockchain zu bringen, kreiert einen zusätzlichen Vorteil, wenn andere dies auch machen und so eine Interoperabilität entsteht. Natürlich kann ein Treueprogramm mit einer Kryptowährung verknüpft werden. Richtig spannend wird es jedoch, wenn viele Treueprogramme sich auf diese Weise zu einem Metaprogramm zusammenschließen. Anders als bei vielen anderen Anwendungen erfordern Treueprogramme wenig Kommunikation mit der physischen Welt, sodass es hier keine Reibungspunkte gibt. Doch gerade ein neuer Bereich, welcher auf einem Netzwerkcharakter aufbaut, benötigt eben noch viele andere Parteien. Und dies führt zu einigen der Herausforderungen. Einerseits ist es ein Henne-Ei-Problem, bei dem jeder auf den anderen wartet. Dies ist bei vielen technischen Innovationen so. Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der teilweisen Transparenz des Programms und den damit verbundenen Konsequenzen. Kunden könnten eventuell überrascht sein, wie viele Punkte es im Programm tatsächlich gibt. Und Regulatoren könnten zusätzliche finanzielle Rückstellungen einfordern, um die Einlösung der Punkte zu garantieren. Ob dies die Anbieter von Treueprogrammen wollen oder nicht, ist alleine ihnen überlassen. Nichtsdestotrotz liegt es im Bereich des Möglichen, zur Lösung des geschilderten Problems Blockchains zu verwenden. Etwas, was ich der Bank im Consulting-Gespräch nicht nur gesagt, sondern vielmehr betont habe. Aufgrund der Vorteile wird es ein Muss sein, das eigene Treueprogramm open zu machen. Alternativmöglichkeiten. Natürlich könnten sich Treueprogramme auch zentralisiert zusammenschließen lassen. Payback, Miles & More und viele Kreditkartenprogramme versuchen dies ja bereits. Zusätzlich könnten Punktebestände transparenter für Kunden dargestellt werden. Dies wäre eine klare Alternativmöglichkeit und würde eine Blockchain ineffizient machen. Welche Umsetzung sich schlussendlich durchsetzen wird, wird sich erst zeigen. Doch die Vergangenheit zeigt, dass sich offene Systeme meist leichter tun als geschlossene und stark kontrollierte. Ein paar Praxisbeispiele. Wir bei Tenex integrieren viele andere Kryptowährungen über unsere Karte. Und allein dadurch sehen wir die zahlreichen Anfragen vieler großen Firmen, welche sich überlegen, ihr Treueprogramm auf eine Blockchain zu bringen. Sogenannte Token sind leicht zu kreieren und auch zu testen. Banken, Kreditkartenfirmen, Airlines, Hotels, Mietwagenfirmen und sogar Unternehmen wie Grab oder Uber sollten hier auf jeden Fall aufpassen um ihr Treueprogramm attraktiv zu halten. Das gleiche gilt für Supermarktketten, Payback, Deutschlandcard und vielen weiteren. Die Kunden wünschen sich zahlreiche Akzeptanzstellen und Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen Programmen. Des Weiteren könnten Statuslevel durch die erhöhte Transparenz noch besser genutzt und sogar über Treueprogramme hinaus verwendet werden. Nachdem sowohl Status als auch das ganze Punktegeschäft oft ein Basisbestandteil vieler Airlines oder Kreditkartenfirmen ist, muss hier ganz besonders genau hingeschaut werden. Oft ergeben sich nämlich neue Ideen erst, wenn man viele schlaue Leute auf ein Problem ansetzt. Diese finden dann oft zuvor unvorhergesehene Lösungen. Und gerade zu Zeiten des Internets und der Globalisierung gibt es dann ein The Winner Takes It All Ereignis, was in diesem Fall bedeuten kann, wenn ein Treueprogramm den optimalen dezentralen Punkt erwischt, könnte es alle anderen Programme auslöschen.